Ja, Rumsbeng, Knallbuff. Wir sind mitten in Berlin. Ist das ein guter Teaser? Nee. Dann versuche ich es nochmal anders. Karuff, Wumms, Berlin. Das war doch gut, oder? Besser. Okay, dann nehmen wir das so. Rums. Eigentlich, dass sie von hier sind, oder ob die auf den Fernsehturm abreißen. Stimmt. Und jetzt viel Spaß mit dem Blogcast bei blog.juba.de. Hallo und herzlich willkommen zur 61. Ausgabe des blog.juba.de Podcast. Und hier ist richtig was los. Ja, ich bin übrigens der Stefan. Und ich bin René, für die es noch nicht wussten. Genau, herzlich willkommen. Obwohl, es ist ganz gut, dass wir das sagen. Wir haben einige neue Zuhörer, die vielleicht an der Stelle auch mal besuchen wollen. Die stehen hier ringsrum. Nein, ich meine, wir haben auch welche, die das noch runterladen, die nicht herkommen und sich das live anhören, sondern die sich runterladen. Und ihr seid gegrüßt. Hört euch einfach die alten Folgen nochmal an, dann lernt uns näher kennen. Genau. Und wer uns noch näher kennenlernen will, der hat natürlich auch die Möglichkeit, aber dazu später mehr. So ist es. Wir sind hier bei René vorm Haus. Genau. Was machen ganz die schön laut. Wie? Guck mal, da kannst du jetzt ins Zimmer reingucken direkt. Ja, da ist dein Bett noch nicht gemacht. Jetzt ist auch nicht mehr nötig. Nein, wir stehen natürlich, wie schon angekündigt, am Palast der Republik. The Palace of the Republic. Echt? Hieß der so? Steht vorne dran. Echt? Der Palace hat einen richtig coolen englischen Namen. Ja, aber der Name ist auch hinfällig, denn viel gibt es vom Palast der Republik nicht mehr. Ich sag mal, das begrenzt sich jetzt hier auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, so ein paar Säulen, ne? Hast du eigentlich deinen Mundschutz? Ist der nicht asbestverseucht? Nicht mehr, ne? Haben sie ja beseitigt, die Teile. Ich weiß nicht. Ja, ich war ja erschrocken, wie ich den Beitrag geschrieben habe über den Palast der Republik, dass der schon seit 2006 abgerissen wird. So ist es. Und Recherchen haben ergeben, dass er sogar seit Februar 2006 bereits abgerissen wird. So ist es, seit 6. Februar 2006. Echt, ich habe genau dieselben Zahlen rausgefunden. Echt? Ja. Haben wir vielleicht dieselben Quellen, kann das sein? Möglicherweise. Und, weißt du, warum es so lange dauert? Ja, wegen der Asbestfunde. Also da wurde nochmal was gefunden bei den Abrissarbeiten. Deshalb hat sich das verzögert. Weißt du, wie viele Tonnen Asbest verbaut wurden? Nein. Kann ich dir ganz genau sagen. Und zwar 500 Tonnen Spritzasbest. Was ist ein Spritzasbest? Ja, das ist Asbest, der gespritzt wird. Aber da gab es ja noch was anderes. In reinen Asbest, weiß ich nicht, ist das irgendwie eine andere Tonnenzahl. Ach so. Es ist weniger, logischerweise, ne? Ja, weil wäre das nicht gefunden worden, hätte man schon Mitte 2007 hier nichts mehr gesehen. Aber ey, du hast ja richtig informiert. Ja. Und so wird es leider erst im Frühjahr 2009. Genau. Wo hier alles fertig ist. Genau. Und aber weißt du, warum es auch lange dauert? Nein. Weil er wird ja zurückgebaut. Und warum reißt man die nicht einfach ab? Warum geht man nicht glaube, einfach mit der Abrissbirne hierher? Das liegt an der Bauweise. An der Bauweise. Und an dem Grund, wo das hier ist. Genau. Glaube, da ist ja unten eine Wanne, die ausgehebelt werden muss. Genau, wir sind auf der Spreeinsel, muss man dazu sagen. Für die, die es nicht wussten, die nicht aus Berlin kommen, also der Palast der Republik befindet sich auf der Spreeinsel und ist in einer Wanne gelagert. Ja. Und jetzt wird nämlich beim Abtransport des Materials wird gemessen, wie viel das ist. Und das wird mit feuchtem Sand wieder hier zugeführt. Man sieht hier auch ordentlich Sandberge liegen. Ja. Ja, so funktioniert Rückbau. Erklär doch mal, wo Geben wir hier stehen, was wir sehen hier vor uns. Was wir vor uns sehen. Ich sehe einen Fernsehturm. Ja, stimmt. Man sieht im Prinzip alles, was Berlin ausmacht. Ne? Ja. Leicht rechts ist das Rote Rathaus. Oder besser gesagt, das Zentrum im Osten Berlins. Also man sieht die Nikolaikirche. Was ist das hier? Auf der linken Seite? Der Berliner Dom. Der Berliner Dom. Marienkirche gerade durch, Park-In-Hotel. Ey, hier sieht man ja alles. Und hinter uns ist was ganz Neues. Aber da kommen wir gleich zu. Ich habe noch ein paar Fakten zum Palast der Republik. Ich auch. Solange der noch steht. Na gut, dann lass uns das so im Wechsel machen. Spielerisch. Wer keins mehr hat, der hat verloren. Genau, lass uns Wilder Westen spielen. Ich ziehe. Ich ziehe mein ein Stichwort mein immer. Ich ziehe meinen Fakt. Ich ziehe eine Frage. Ja, okay. Weißt du denn, wie lange gebraucht wurde, um den Palast der Republik damals zu bauen? Ha, lächerlich. 32 Monate, weiß man doch. Du kennst dich auch. Damit ist ja fast so lange der Rückbau wie der Aufbau. Ja. Und wann wurde der eröffnet, der Palast der Republik? Am 23. April 76. Meine Fresse. Ey. Feierlich eröffnet. Jetzt bist du wieder dran. Und zwar, ich habe hier noch, was haben wir noch an Info? Ursprünglich, hast du es schon gesagt, sollte der Mitte... Die Rasen hier aber auch mal zusammen. Mitte 2007 schon fertig sein. Aufgrund der Asbestfunde hat sich das halt verzögert. Genau. 78 Tonnen Baumaterial. Ja, macht 9,9 Millionen Euro zusätzlich für den Abriss, wegen der Asbestfunde. Ja. Und der Verzögerung. Okay, und dann würde ich sagen, genug Fakten zum Palast der Republik. Zu Erichs Lampenladen. Ja, wie man auch nennt. Oder hast du noch was? Ja, Palast der Republik. Palast der Republik. Oder Palazzo Prozzo. Palazzo, kennt vielleicht noch das finde ich cool. Palazzo ja. Prozzo finde ich echt cool. Ja. Gut, meinst du, man munkelt ja, der Palast der Republik sei aus politischen Gründen abgerissen worden? Meinst du, da ist was dran? Ja, würde ich auf jeden Fall ähnlich sehen. Echt? Was haben die, wovor haben die Angst? Dass die Linke... Es ist zumindest ein Prestigeobjekt der ja, DDR. Und genau, die Linkspartei geht mit allen Leuten zum Palast der Republik und baut die Mauer wieder auf. Nein, so ja nicht. Aber das Gegenstück in West-Berlin ist doch die Deutschlandhalle. Die ist doch genauso asbestverseucht und die wird jetzt saniert. Soweit ja, das ist meine komisch. Also, aber man müsste doch dumm sein, wenn man glaubt, dass die Leute aufgrund des Palastes der Republik die Mauer wieder aufbauen wollen. Nein. Oder irgendwas. Ne, der hätten wir im Fernsehturm auch abreißen müssen. Ja. Aber es wird schwieriger. Auf jeden Fall kommt hier jetzt eine schöne große Wiese hin. Erstmal. Richtig, richtig. Und dann soll ja irgendwie das Stadtschloss wieder dahin. Soll? Das ist ja auch so ein Streitthema. Man, es steht man kann auch noch hier nicht in Berlin fest, an mehreren Stellen spenden, dass es aufgebaut wird. Ja, wenn wir uns jetzt aber umdrehen, dann sehen wir diese blaue Box. Was? Ich wollte noch der Vollständigkeit halber noch ein paar Beiträge aus dem Blog zum Thema sagen. Na gut, dann schieß mal rein. Ne? Und zwar die 1404, die sind beide von dir. Palast der Republik, so sieht's aus. Da ist sogar für alle noch ein Link zu Google Maps, damit man den mal sehen kann. Von nochmal. Oben, ja. Mal gucken, genau. Mal die Karten aktualisiert werden. Ich habe nämlich neulich geguckt und da ist noch zu sehen, so wie es da aussieht, stimmt natürlich nicht mehr. Da ist der Palast noch in seinem kompletten Gerüst. Genau. Steht dann noch da. Und dann haben wir noch die 2284. Das ist ein ganz aktueller Beitrag. Palast der Republik, Bilder einer Ruine. Da sieht man im Prinzip das, was wir heute sehen. Genau. Ja. So ist es. Und das ist nicht viel. Nee. Obwohl, also, es ist eine ganze Menge. Doch, wir stehen ja vor dem Palast der Republik, also vor dem, was noch übrig ist, sozusagen. Ja, schön. Ja, dann haben wir alle Fakten verbaut. Gut. Der Kasten hinter uns, dieser blaue... Wir drehen uns mal um. Ja. So. Nee, jetzt sind wir von hinten. Achso, okay. Jetzt sind wir auf der falschen Seite. Lass uns mal wieder... Sonst sind, hört uns Hörer nicht. Ja. Der Kasten, weißt du, was das für einer ist? Das ist eine Art Infobox, die... meist an Baustellen aufgestellt wird. Die temporär hier jetzt steht und danach irgendwie durch die weite Welt reisen soll. Ach, die soll durch die Welt reisen? Ja. Ich habe gehört, dass es nur temporär da stehen soll und dass sie dann durch die weite Welt reisen soll. Richtig. Nein. Und dass sie dann einem Neubau weicht, der die Fassade des Stadtschlosses haben wird. Ja, hier in Berlin. Aber die Box wandert, ich glaube, Tokio oder so, keine Ahnung. Okay, stimmt, die Box braucht ja dann keiner mehr, wenn der Neubau hier steht. Aber der Neubau ist auch nicht vor 2010 hierher. Nein, das dauert ja noch alles. Also, ja, also wurde gesagt, vor 2010 ist hier nichts mit Stadtschlossfassade. Und in der Box sind Kunstausstellungen. Also eigentlich ist das so ziemlich uninteressant. Für uns jetzt. Ja, für uns jetzt. Ja. So. Nee. So eine ähnliche Box. Ach da, guck mal. Neben der Box ist da nochmal ein rotes Rathaus. Nein, das ist doch nicht das Rote Rathaus. Neben der Box, das ist die Bauakademie, das rote Gebäude. Und dahinter, was aber du das meinst, ist doch das ist die Friedrich. Das ist nicht. Ja, richtig. Also das Gebäude, was dort steht, ist in Wirklichkeit nur ein Gerüst, an der eine Plane angebracht wurde. Und damit sieht es aus wie ein echtes Gebäude. Ja. Die Bauakademie. Und dahinter ist ja noch so ein Turm. Und wenn man das von beiden sieht, denkt man, ist das rote Rathaus. Ja, der rote Turm dahinter ist die Friedrich-Werdersche Kirche. Ja. Wenn ihr mal in Berlin seid, also jetzt könnt ihr die Hälfte an Sehenswürdigkeiten, haben wir jetzt hier schon genannt. Den Alle Ort, Alex. Den Ort sollte es auch geben, wo wir jetzt stehen dann noch, wenn ihr mal in den nächsten Jahren hierher kommt. Und man sollte sogar dann eine bessere Sicht haben, genau. Weil nämlich dann der Palast der Republik weg ist. Der übrigens gegenüber vom Marstall steht, ne? Da drüben ist der Marstall. Und hier ist natürlich auch das ehemalige Staatsratsgebäude. Der DDR. Ich sollte Touristenführer werden. Soll ich hier mal in den Regenschirm gehen? Und wenn man die andere Seite rüber guckt, sieht man natürlich den Lustgarten. Den sieht man jetzt auf der linken Seite jetzt der Lustgarten. Der Lustgarten. Wir suchen gleich einen Parkplatz, gehen dann gemeinsam gesammelt zu einem Stand. Haben sie auch Lust bekommen. Genau. Ja, okay. So viel zu Berliner Sehenswürdigkeiten. Ey, wir machen das so, Touristenführer. Ja. Guck mal, da werden schon die ganz Kleinen an uns herangeführt und wir werden fotografiert. Ist doch toll. Echt? So, hast du Autogrammkarten? Nee, habe ich vergessen. Ach, Mist. Ja. Die sind irgendwie aus der Druckerei nicht angekommen. Ich glaube, dass das Team in der Druckerei sich die unter Nagel gerissen hat. Ja, verteilen die selber jetzt wahrscheinlich. Ja. Ne? Gut, ich würde sagen, wir machen erstmal Musik. Ich habe ein schönes Lied rausgesucht, so nochmal relativ mental. Der Stimmung entsprechend. Mental, ja, wie sagt man nicht mental? Traurig. Sentimental. Ja, ein sentimentales Lied, genau, das Wort finden wir, Senti. und zwar heißt das Goodbye und ist von... Eben. Wie? Aaron. Aaron. Aaron, so wie Aaron Carter. Und genau. Vielleicht war der das. Aber es ist eine A Cappella-Version. A Cappella-Version, sehr, sehr schöner Song. Und da, ja, da hören wir und der Rest des Palastes Republik. Hören wir jetzt mal rein. Der Rest des Palastes der Republik einfach mal rein. Genau. Scheiß Genitiv. Bis gleich. The time has come where I start to realize that you are gone. Every morning I wake up without the sun. My whole body and my heart are going numb. It hits me like a stone. I want you back one day. This is all I can say. I'll wait for you, I swear. But this is hard to bear. Now that I know that you have to go. Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Herzlich willkommen zurück, ja. Ja. Wir sind immer noch hier vor dem Palast der Republik. Genau. Vom ehemaligen. Wir wechseln jetzt mal das Thema. Wir wechseln mal das Thema, genau. Ich wollte noch einen Nachtrag geben zur letzten Sendung. Ich hatte doch diese Handwerker-Story dort erzählt, ja? Ja. Ich weiß sie jetzt noch detaillierter. Jetzt kennst du die richtige Story. Und zwar war es so gewesen, der Handwerker hat seine Dienstleistung vollbracht und nannte dann den Preis, der ja aufgrund der Entfernung höher war als angenommen. Hm? Und der Dienstleistungsempfänger sagte, okay, wir würden gerne eine Rechnung haben, wir haben das Geld nicht da. Ach so. Und da sagte der Handwerker, nee, Rechnung ist nicht. Nur bar. Nur bar. Was ist das für ein Handwerker? Ja, na, da weiß man ja schon mal Bescheid, ne? Warum, ja. Ja. Und daraufhin hatten sie einen Bruchteil des Geldes zusammengekratzt. Also ich finde es erstmal unding, dass man eine Anzahlung sozusagen genommen. Also, nee, sie hatten das, nee, und da hatten halt nur ein bisschen über die Hälfte zusammengekriegt von dem, was der Handwerker halt bar ohne Rechnung haben wollte. Und daraufhin sagte der Handwerker, naja, nee, ist okay so. Und verschwand. Ja, und als sie jetzt nachträglich ihre Quittung haben wollten, falls irgendwas ist mit der Dienstleistung. Achso, da stand der richtige Preis. Dann hieß es auf einmal so, Nachforderung, ne? Das offene Betrag ist noch. Aber ja, ich weiß leider nicht, wie es ausgegangen ist, weil es kam ja ein Mahnbescheid und der muss ja beantwortet werden. Ansonsten gilt man ja als schuldig sozusagen. Ja. Ich weiß leider nicht, wie die Story aussieht, aber ich halte euch auf dem Laufenden. Das wollte ich nur einfach dazu nochmal. Ja, wer weiß. Ja. Wer sich da in welche Illegalität begeben hat. Ja, also wenn man nach einer Rechnung verlangt und der Dienstleister sagt, nur gibt keine Rechnung, ich glaube, dann hat man ziemlich wenig Illegales getan. Ja. Ja. Guter Handwerker. Die andere Sache, was ich noch erzählen wollte, ich hatte bei eBay jetzt was bestellt und ich habe festgestellt, ich bin so Amazon verwöhnt, dass ich warte jetzt seit 5 Tagen auf die Ware. Auf die Ware. Ja, ist doch aber nicht und sie ist nicht da. Ja, aber ich bin bei Amazon nicht gewohnt, du gehst hin, sagst kaufen und da ist es. Ne? Ist halt Amazon und nicht jetzt eBay. Jetzt wollte ich schon eine negative Bewertung abgeben. Bist du verrückt? Nein, aber das ist natürlich eine negative Macht Bewertung. Macht man doch nicht. Ist halt wirklich anscheinend so. Und wo ich sehr erstaunt bin, ist, was Geldüberweisungen betrifft. Ne? Ich habe am Sonntag Geld überwiesen und der Händler bei eBay sagte mir, er hat es erst am Mittwochabend bekommen, das Geld. Ja, durchaus möglich. 3 Werktage sind ja legitim. Echt? Also finde ich... Es kommt ja auch immer auf die Bank drauf an. Ja, aber wir leben im 21. Jahrhundert. Du darfst doch nicht vergessen, es Stefan, sind ja, wir sind beide Programmierer. Ja. Wir wissen, was möglich ist. Ja. Und dann willst du mir erzählen, dass heutzutage das Geld von einem virtuellen... Das ist ja nichts anderes als virtuell. Von einem virtuellen Konto auf ein anderes überweisen, 3 Tage und länger dauert? Das kann doch sein. Da ist was Wenn's falsch. Wenn es eine kleine Stadtbank ist. Was war es für eine Bank? Eine kleine Stadtbank. Siehst du. Nein, ich weiß es gar nicht. Da habe ich gar nicht drauf geguckt. Nein, ich... Das wird wahrscheinlich auch so sein. Der wird auch nicht jeden Abend sein Konto abrufen wahrscheinlich. Das ist aber ein schlechter Händler dann. Wenn man weiß, also er weiß ja, dass die Überweisung... Aber ich sage mal so, ich glaube ja nicht, dass der Händler dran schuldet. Nichts Verwerfliches, weil 3 Tage geben die Banken ja. Okay, ich gewöhne mich dran, dass bei eBay alles eine Woche dauert. Ja. Ist halt nur komisch. Wenn du was schnell haben willst, darfst du nicht bei eBay bestellen. Da musst du bei Amazon bestellen. So ist es. Also da muss ich sagen, da bin ich wirklich begeistert von Amazon. Ich auch, ja. Hab mir neulich erst neue Sachen bestellt. Ja? Was haben wir denn gekauft? Tolles. Ein Bildschirm zum Beispiel? Ja, ein Bildschirm. Woher weißt du das? Oh, weiß ich gar nicht. Hast du das etwa gesehen? Ja. Ja, du weißt doch, es ist nichts geheim. Ein schicker 22-Zoll-Monitor. 22-Zoll-Monitor. Das ist ja nun nicht so groß. Doch. 22 Zoll? Vorher hatte ich 19? Nee, 17. Das ist ja auch nicht so groß. Ja. Nee, 19. Also 22 Zoll finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so doll. Doch, reicht doch. Echt? Ey, je höher der Monitor oder je 32 größer... 32 hört sich hoch gut an. Ja, dann musst du ja auch 3 Meter, 4 Meter weg sitzen. Ach so, wenn es ein 22 Zoll Touchscreen ist, dann ist es natürlich blöd mit kurzen Armen. Ja, genau. Obwohl, du, es gibt wirklich, meine Schwester hat mir gesagt, einen Link geschickt von einem Rechner, den sie interessant fand. Ich glaube, der war sogar von HP. Ein Touchscreen, ein Desktop-Rechner mit Touchscreen. Ja, macht doch nichts. Da verstehe ich den Sinn nicht ganz. Na, ist doch, ersetzt doch nur die Maus. Du hast halt noch eine Bedienfläche, die du auf dem Display hast. Das Grapschen auf dem Bildschirm ist, was ich seit Jahren versuche, bei meinen Mitmenschen zu verhindern. Ach so. Aber ich finde, es macht keinen Sinn bei dem. Nein. Aber 22 Zoll finde ich okay. Größer muss es ja nicht sein. Ah. Da siehst du ja nichts mehr. Ja. Und warte mal, eine Sache noch. Konzeptcars, du hast den Beitrag gesehen? Ja. Das hast du den Autos, wie fandst du die? Sahen schick aus. Ungewöhnlich, ne, für Konzeptcars. Also ich dachte mal, Konzeptcars wären mehr so Fahrzeuge. Hast du die Beitrags-ID im Kopf? Nö. Verlinken wir. Ja, wären mehr so Fahrzeuge, die man so in 20 Jahren auf der Straße sieht, aber da waren einige einfach bei. Einfach mal Schnapsideen für später sozusagen. Ja, ja, aber muss ich sagen, war ich echt positiv überrascht. Ja? Vor allem, was hältst du von Schiebetüren? Schiebetüren? Es gibt ja heute schon so kleine Vans. Genau, die Vans haben Schiebetüren. Ist natürlich praktisch, also gerade wenn du enge Parklücken hast. Ja, super praktisch, Schiebetüren. Ja. Und leider konnte ich kein Bild reinstellen, aber es gibt auch diesen Kofferraum, dieses eine Konzept da hatte. Mit Schiebetür. Kofferraum. Nein, du klappst ihn so nach oben und schiebst ihn dann quasi die Kofferraumklappe übers Dach hinweg weg. Was natürlich den Vorteil hat, dass du nach oben nicht unheimlich viel Platz benötigst, ne? Genau. Gut, ist jetzt wahrscheinlich eher für Garagenbesitzer interessant. Ja, aber es sind ja so Kleinigkeiten. Aber Schiebetüren am PKW finde ich echt total innovativ. Also, muss ich sagen. Vor allen Dingen bei der Parkraumbewirtschaftung heutzutage. Wo ja jeder Millimeter zählt. Ja, wobei die Frage ist, wir sind ja jetzt auch in einem Gebiet, wo überall Parkzonen sind. Weiß ja nicht, was hier eine Viertelstunde kostet. Ich glaube 50 Cent. Ich habe mal gehört, dass ohne Ticket parken 5 Euro preisgünstiger ist. Ja, aber da hast du den nicht allzu oft erlaubt. Ach nee, warte mal. Nee, du ziehst einen. Nein, sollte man nicht machen. Aber ich glaube, wenn dein Ticket abgelaufen ist, bezahlst du weniger, als würdest du die weitere Zeit mieten. So war das, glaube ich. Ja, aber ich glaube, da kommen sie auch mal hinter und werden das mal verschärfen. Ey, lass uns doch die Wiese kaufen und einen Parkplatz draus machen. Einen kostenlosen? Nee, einen teuren. Halbe Preise. Ach so. Um dem Umfeld ein bisschen. Also ich bin ja in der Stadt selten mit Auto, genau deswegen. Ja, ich muss sagen, ich finde es auch, die Verkehrsanbindung hier in so einer Großstadt wie Berlin ist natürlich unproblematisch. Ja, also das sagt jeder, der hier nach Berlin kommt. Hier gibt es so viele Verkehrsmittel und Möglichkeiten, sich fortzubewegen. Ja. Na? Was sagt denn die Uhr? Ist noch viel Zeit. Echt? Na dann, du hattest ja noch was vorbereitet. Ja, wir können doch das Frage- und Antwort-Spiel machen. Ja, aber, wenn du möchtest. Aber gerne. Ja, wollen wir. Ja, gut. Willst du vorher die Kontaktmöglichkeiten nennen? Jetzt schon? Okay, machen wir das. Gut, also, falls ihr mal Lust habt oder uns vielleicht eure Meinung über den Palast der Republik zu sagen. Oder vielleicht einfach mal mit uns eine Sendung aufzeichnen wollt. Ihr hättet ja heute hier sein können, es war ja früh genug angekündigt. Es sind ja ganz viele, die sind bestimmt Fans, trauen sich nur nicht hier ran. Die halten nämlich alle Abstand, die bleiben nämlich alle da stehen, siehst du? Jetzt kommt einer vor. Ja. Also, ihr könnt uns kontaktieren, mit uns Kontakt aufnehmen und zwar per E-Mail unter blog@juba.de oder nutzt das Kontaktformular, dafür ist es nämlich erfunden worden, im Blog. Wer hat das erfunden? Die Schweizer? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Oder nutzt die Kommentarfunktion in jedem Beitrag oder im Blogcast-Beitrag. Kommentiert einfach und sagt was zum Thema. Ansonsten freuen wir uns auch über euren Anruf unter Berlin 030 202 368 03. Und der René? Der bin ich. Genau, der wird jetzt im Fragen- und Antwortspiel. Achso, ich dachte, ich soll hier nackig über die Wiese rennen. Kannst du gerne machen, aber dann möchte ich damit nichts zu tun haben. Nein? Genau, erklär nochmal die Regeln für das Fragen- und Antwortspiel, was jetzt kommt. Ja, im Frage- und Antwortspiel wird Stefan jetzt diffuse Informationen über einen Beitrag geben aus unserem Blog. Ja. Ihr werdet möglicherweise sofort wissen, um welchen Beitrag es sich handelt, wenn ihr regelmäßig mitlest. Und, nicht so wie René, der weiß es nämlich nicht sofort. Ja, ich bin ein bisschen diffus selber und diffuse Menschen, die diffuse Informationen kriegen, ist sehr kritisch. Echt? Ja, und auf jeden Fall, Stefan wird jetzt ein paar Tipps geben und ich errate dann in Windeseile, wie viel Zeit haben wir denn noch? Es ist noch reichlich Zeit. Wir kürzen das dann. Ja, wenn ihr auf Toilette müsst, tut's am besten jetzt. Genau. Und Stefan, ab geht's, auf geht's. Auf geht's, okay, dann geht's jetzt los. Ein Beitrag, den wir suchen und ja, da geht's auch um öffentliche Verkehrsmittel. Es geht nicht zufällig um Schwarzfahren, ein sehr beliebtes Thema. Nein, dein Lieblingsthema, darum geht's diesmal nicht. Geht es vielleicht um ein Verkehrsunternehmen in einer anderen Stadt? Nein. Auch nicht. Es geht aber um öffentliche Verkehrsmittel. Richtig. Geht es um die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel? Unter anderem auch, ja. In Berlin? Ja. Es geht um Berliner Verkehrsmittel. Wie wäre es denn mit der Streikwelle, die dazu geführt hat, dass wir auf einmal mit Bussen fahren mussten alle? Richtig, ey, du hast den richtigen Riecher gehabt. Und aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich erinnere mich an den Beitrag nicht, aber ich wette, dass darüber geblockt wurde. Richtig, jetzt musst du nur den richtigen Beitrag haben. Ich wette, dass ich darüber geblockt habe, weil ich nämlich der Einzige bin, der das in Anspruch nehmen musste. Ja. Weil es betraf nämlich die Berliner U-Bahn. Und die Straßenbahn. Genau, die BVG halt. Ne? Ja. In Berlin ist das U-Bahn und Straßenbahn und der Bus. Bus, genau. Aber es gab Streikbrecherbusse, die aber keine Streikbrecherbusse waren, weil es waren von anderen Unternehmen. Genau, ja. Beauftragt. Und das war der Beitrag, in dem ich morgens um 5 Uhr aufgestanden bin, statt um 6 wie immer, um dann 2 Stunden später auf Arbeit anzukommen. Nein, keine Ahnung, ich bin halt mit dem Bus gefahren. Und der Bus, das Problem war gewesen, dass halt alle Menschen, die sonst U-Bahn oder Straßenbahn fahren, dann auch mit dem Bus fuhren. Mhm. Und die busfahrenden Leute natürlich auch. Und in so eine U-Bahn passen halt ein paar mehr Menschen als in einen Bus. Und der Bus fuhr natürlich nicht für jede U-Bahn, sondern nur für jede 5. oder 6. Richtig. Und alle diese Menschen wollten mit diesem einen Bus fahren. Ja, du ja und auch. Da war frühzeitiges Aufstehen angesagt, denn am Bus war Schlange stehen. Aber war schön warm bestimmt. Sehr schön warm war es gewesen. Und über Gerüche möchte ich mich jetzt nicht äußern. Nee. Aber ich wette, es gab welche. Ach so. Ja, ja, da hast du ja einen Volltreffer gelandet. Wie hieß der Beitrag nun? Der Beitrag hieß, ich fahre gerne Bus. Fahrt im Streikbrecherbus. Ja, passend, passend. Und zwar war der vom 6. März diesen Jahres. Und ja, das war genau die Zeit, wo es ziemlich extrem war. Ja. Gut, da will einer unsere Aufnahme sprengen mit einem lauten Baufahrzeug. Genau. Wer den Beitrag nochmal lesen will, das ist die 1724. Im Moment ist ja Ruhe, was Streiks im Nahverkehr angeht. Aber wird doch bestimmt woanders gestreikt. Also ich denke mal, Verdi wird doch sich irgendwie zu beschäftigen müssen. Ja. Die Schulen streiken demnächst. Schulen deswegen hat Julia nämlich den Leo jetzt schon angemeldet. Ach so? Ja. Damit wir nicht in der Streikzeit und Leo dann eher nicht zur Schule gehen. Das wäre ja krass. Muss ja wegen dem Streik ein Jahr später erst in die genau. Schule. Wäre doch mal lustig. Und dann haben wir die sogenannten Streikkinder von 2008. Genau, richtig. Die alle eine Klasse später. Genau. Nicht schlecht. Wieso haben sie ihren Schulabschluss erst mit 23 gemacht? Genau. Na, Verdi hat öfter mal gestreikt. Nein, ich bin gespannt, was da passiert und wie das weitergeht. Ja. Gut, Stefan. René. Dann sind wir, glaube ich, durch. Eigentlich schon, ja. Die Leute sind weg hier. Ja. Lesen sich alle fleißig durch. Wir werden uns jetzt noch ein bisschen Berlin angucken. Jetzt sehen wir hinter uns sogar noch den Highflyer vom Potsdamer Platz. Den Heißluftballon, der gerade aufsteigt. Ja. Aber übrigens, ich habe noch eine Sehenswürdigkeit unterschlagen. Ja? Das Auswärtige Amt ist natürlich hier auch, auch betretbar. Ja. Ja. Was mit dem Highflyer? Der ist natürlich bei dem Wetter, ist die Sicht nicht so gut. Ne? Obwohl heute geht's, ist nicht allzu neblig, aber weit kann man glaube ich auch nicht gucken. Na, was habt ihr gesehen? Da 10 Meter von der Strippe an dem Ballon. Ja, da waren zwei Typen, die haben da mit dem Mikro. Ach, das sehen wir gerade. Ach so, okay. Da wollen wir mal winken? Du wink mal und dann gehe ich aber ganz schnell hier weg. Echt? Okay. Gut, okay, dann Stefan. Gehen wir jetzt auch weg. Ja, wir gehen, ihr geht. Wir bereiten jetzt die 62. Folge vor. Geht wählen. Ach nee. Nein. Gut, Wahl war ja schon. Wahl war ja schon. Genau. Also. Gut, dann schön, dass ihr dabei wart bei der 61. Folge. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Genau. Und ja, kommt doch mal her zum Alexanderplatz. Das ist aber sagt sehr schön vorher Bescheid, damit wir auch hier sind. Ach so, okay. Aber ihr könnt doch so herkommen. Man kann Eintritt frei. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Na? Gut, dann eine schöne Zeit, bis in 2 Wochen. Tschüss. Tschüss. Der Blogcast bei blog.juba.de. Alle 2 Wochen neu. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verdacht.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel. Infos dieses Podcasts zum Nachlesen auf blog.juba.de.